An August von Goethe, von Friedrich von Schiller. Holder Knabe, dich liebt das Glück, denn es gab dir der Güter erstes, köstlichstes, dich rühmend des Vaters zu freuen. Jetzo kennest du nur des Freundes liebende Seele, wenn du zum Manne gereift, wirst du die Worte verstehn. Dann erst kehrst du zurück mit neuer Liebe Gefühlen an des trefflichen Brust, der dir jetzt Vater nur ist. Lass ihn leben in dir, wie er lebt, in den ewigen Werken, die er, der Einzige, uns blühend unsterblich erschuf. Und das herzliche Band der Wechselneigung und Treue, das die Väter verknüpft, binde die Söhne noch fort.